Почему Швейцарию называют страной подвесных канатных дорог? Umfassendes Seilbahninventar online. Die Schweiz ist das Land der Seilbahnen. Jetzt hat das Bundesamt für Kultur ein bedeutungsvolles Inventar über diese historischen Denkmäler erstellt. Stand- und Luftseilbahnen, Sessel- oder Skilifte sind nicht nur komplexe technische Systeme. Sie spiegeln auch die touristische Entwicklung der Schweiz. Trotzdem wurden sie als historische Denkmäler lange Zeit vernachlässigt. Das hat das Bundesamt für Kultur nun geändert und ein Inventar von bedeutungsvollen Seilbahnen erstellt. Darin findet sich die erste touristische Seilbahn, die weltweit gebaut wurde. 1879 startete die Standseilbahn Giesbach am Brienzer See im Kanton Bern zu ihrer Jungfernfahrt. Auch Skilifte sind eine Schweizer Erfindung. Allerdings gibt es den ersten Bügellift der Welt nicht mehr, der 1934 in Davos in Betrieb ging. Zurzeit sind beim Bund und bei den Kantonen rund 3000 Anlagen registriert, deren 129 wurden ins Inventar aufgenommen.